Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, vielen Dank. Ja, ich begrüße Dr. Frank Heuberger. Ich halte hier eine Visitenkarte in der Hand. Da steht auf der Visitenkarte Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Hallo, Herr Dr. Heuberger. Vielleicht mögen Sie sich mal eben vorstellen. Ja, recht vielen Dank für die Einladung. Ich nehme an, Sie sind jetzt alle etwas sozusagen abgekämpft durch diese interessante Debatte, die im Übrigen einen einzigen Punkt, wenn ich das sagen darf, gar nicht berücksichtigt hat, nämlich, dass wir ja immer davon ausgehen, dass es sozusagen ein Defizit der öffentlichen Kassen gibt und dieses Defizit der öffentlichen Kassen auch sozusagen in die Zukunft weitergehen wird. Dabei sehen die Steuerschätzungen gegenwärtig aus, dass innerhalb der nächsten 4 Jahre das Steueraufkommen von Bund, Ländern und Kommunen um 100 Milliarden Euro steigen wird. Das heißt also, die Frage kann eigentlich gar nicht sein, dass keine öffentlichen Gelder da sind, sondern es ist nur die Frage der korrekten Umverteilung. Also ich wollte mal sagen, diesen Punkt hätte man nochmal diskutieren müssen, weil wir uns inzwischen daran gewöhnt haben, dass wir permanent davon sprechen, dass die öffentlichen Kassen sozusagen immer weniger Geld zur Verfügung haben, aber das de facto eigentlich nicht der Fall ist. Ja, zum Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, lassen Sie mich ein paar Worte dazu sagen. Ich bin eigentlich eingeladen worden, einen kurzen Vortrag zu halten zu dem Thema, was für eine Perspektive oder was für eine Position das Bundesnetzwerk zu Fragen der Europapolitik von Jugendarbeitslosigkeit und unternehmerischem Engagement hat. Ich müsste kurz sagen, dass das Bundesnetzwerk kein Dachverband ist. Vielleicht ist einigen von Ihnen das auch bekannt, sondern es ist ein Netzwerk, ein Bundesnetzwerk. Und ja, ich habe vielleicht darf ich einfach mal mit einer Frage dazu kommen. Bitte. Ich sage jetzt mal, ich benutze jetzt mal die Worte von Joachim Paul als, ich verhalte mich jetzt mal als durchschnittlich politisch aufgestellter Bürger in Europa. Und ich habe mir notiert das Stichwort Europäisierung Bürgerbeteiligung. Ja. Wenn Sie jetzt versuchen wollten, in relativ wenigen Worten zu erklären, was das für mich als Bürger in Europa bedeutet. Ja. Also wir haben aus der Perspektive des Bundesnetzwerks kooperieren wir auch mit dem Netzwerk Bürgerbeteiligung und es geht jetzt ja schon eine ganze Weile darum, inwiefern bürgerschaftliches Engagement, also das heißt stärker, was bisher traditionell Ehrenamt oder Freiwilligentätigkeit genannt wird, auch stärker sozusagen rüberwechselt oder andockt an politische Partizipation. Und wir haben inzwischen politische Partizipation bis zu einem gewissen Grade nur in Deutschland bisher implementiert, zumindest was Instrumentarien angeht. Wir haben aber im Moment wenn die ich, Chance... Wenn ich da mal konkret fragen darf. Bitte, ja. Wenn ich jetzt die Zeit heute nehme und die Uhr mal 10 Jahre zurückdrehe, fallen Ihnen 1 bis 3 Punkte ein, die sich für mich als Bürger in den letzten 10 Jahren schon verändert haben im Sinne der Bürgerbeteiligung? Ja, eine ganze Reihe dieser Punkte haben sich verändert. Es hat sich sowohl das öffentliche Bewusstsein und das Engagement sich beteiligen zu wollen. Das heißt, im Unterschied zu dem allgemeinen sozusagen Politikverdrossenheit sehen wir auf der anderen Seite doch ein starkes Engagementbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger. Ich meine, Stuttgart 21 ist vielleicht das beste Beispiel dafür. Aber wenn man sich konkreter fragt, wo sind denn die Möglichkeiten? Und da kann man sagen, es gibt Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Wir sehen auf der einen Seite, dass man versucht, innerhalb der Kommunalverfassungen auf kommunaler Ebene Regeln einzuführen, die eine stärkere informelle Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungsprozesse des Rates und in der Kommunen sozusagen ermöglicht. Das ist der eine Punkt. Wir sehen es zum Beispiel daran, dass stärker versucht wird, direkt demokratische Mittel zu implementieren. Wir sehen die Absenkung der Quoren. Wir sehen sozusagen, dass bestimmte Ausschlusskriterien darüber, worüber Bürger nicht mitentscheiden dürfen, dass die mehr und mehr aus den Kommunalverfassungen herausgenommen werden. Wir haben vor einigen Jahren hat der Europarat einen Instrumentenkasten verabschiedet. Das nennt sich Code of Good Practice for Civil Participation in the Political Decision-Making Process. Ein sehr, sehr interessantes Instrument, das leider noch nicht so weit verbreitet wurde. In ihm geht es im Grunde genommen darum, Regeln festzulegen, indem die organisierte Zivilgesellschaft auf lokaler und Landesebene mit den Regierungen Regeln aushandelt für einen strukturierten Dialog, wo praktisch die Zivilgesellschaft stärker Entscheidungen treffen können. Und jetzt auf der europäischen Ebene, und das ist vielleicht das Interessanteste, dass mit dem Wirksamwerden des Lissabon-Vertrags von 2009 wir jetzt in Paragraph 11 Absatz 1 bis 4 einerseits die Europäische Bürgerinitiative haben, sogenannte EBI, die inzwischen sehr gut wirkt. Das ist das eine Instrument. Aber noch wichtiger sind die im Artikel 11, die Absätze 1 bis 3, in der es sozusagen darum geht, Regeln aufzustellen und zu definieren, wie der permanente strukturierte Dialog der Entscheidungsfindung zwischen der Zivilgesellschaft, der europäischen Zivilgesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern und den Organen der EU in der Zukunft aussehen soll. Das steht dort sehr nackt drin. Und die Aufgabe besteht im Moment eigentlich darin, dass die europäischen NGOs und die Zivilgesellschaften versuchen, diesen Artikel 11 so auszubuchstabieren, dass danach festgelegte, justiziable Regeln installiert worden sind über die politische Mitentscheidung auf europäischer Ebene. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fortschritt, der, glaube ich, von vielen nicht gesehen wird, weil dieser Artikel einfach so daherkommt. Wenn man ihn aber wirklich ernst nimmt, steckt da sehr, sehr viel drin und es ist sehr viel sozusagen direkte, demokratische Mitentscheidung dadurch möglich. Die Abkürzung war EBI. EBI ist Europäische Bürgerinitiative. Okay. Das ist verbindlich bereits? Also man muss sehen, die Europäische Bürgerinitiative ist ein Instrument, mit dem die Kommission dazu gebracht werden kann, das Thema, das auf der Grundlage von 1 Million Unterschriften, Beteiligung aus verschiedenen europäischen Ländern etc., muss dieses Thema sozusagen behandelt werden. Das heißt, wir haben quasi ein Initiativrecht. Die Zivilgesellschaften, europäische Zivilgesellschaften haben damit ein Initiativrecht dazu bekommen, über diese europäische Bürgerinitiative Themen, die sie für relevant halten, auf die Tagesordnung zu setzen und die Kommission muss sich damit befassen. Okay, lassen Sie uns das ein bisschen sortieren. Das ist ja doch sehr viel Information und es ist nicht ganz einfach und wir denken immer an denjenigen, der nicht tief drin steckt. Ja. Das bedeutet für mich als Bürger, wenn ich ein Thema habe, was mich jetzt brennend interessiert, so ganz theoretisch, was würde ich dann machen? Was wäre der erste Schritt, um mich da einzubringen? Denn das bezieht sich auf meine eingehende Frage, was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert? Und das muss ich mir als Bürger erstmal bewusst machen, dass es tatsächlich eine Chance gibt. Was wäre mein erster Schritt? Gut, also ich meine, diese Vorstellung, wenn man immer von Bürgerinnen und Bürger spricht, da denkt man immer, dass auch die Frau Müller und der Herr Schulz so unmittelbar was machen könnten. In allermeisten Fällen, ich würde mal sagen, in 99% der Fällen funktioniert es ja selbst nur, dass man Teil eines organisatorischen Zusammenhangs wird. Also das heißt, wenn eine bestimmte Thematik einen sehr auf den Nägeln brennt, dann würde man natürlich in den organisatorischen Kontext gehen, der sich mit ähnlichen gelagerten Problemen befasst. Okay, das wäre der erste Schritt, zu schauen, wo ist denn ein organisatorischer Kontext, wo kann ich mich anschließen, praktisch gesagt. Richtig. Und dieser organisatorische Kontext, der würde dann versuchen, mit der geballten Macht der Mitglieder zu sagen, wir treten vor diese Kommission, um zu erreichen, dass ein Thema behandelt wird. Noch nicht ganz so schnell, da sind noch ein paar Zwischenschritte nötig. Ja, dafür sitzen einmal wir hier. Einmal ist dazu nötig, dann eine Unterschriftensammlung zu machen. Das heißt, man muss erstens dazu bringen, dass mehrere Länder sich diesem Thema anschließen, wie zum Beispiel jetzt diese Wasserrichtlinie. Da war es eben der Fall gewesen, dass diese Millionen Unterschriften leicht gesammelt werden konnten, also gegen die Privatisierung sozusagen von Wasserrechten. Das war ja sozusagen die erste europäische Bürgerinitiative und die ist ja auch erfolgreich durchgeführt worden. Also man muss sozusagen erstmal Gefolgsleute sammeln, sowohl im eigenen Land als auch in anderen Ländern. Und dann würde man diese Unterschriften praktisch der Kommission vorlegen und wenn ein bestimmtes Menge erreicht ist, 1 Million, dann und aus verschiedenen Ländern, dann muss sich sozusagen die Kommission damit beschäftigen. So. Okay, auch als Piraten wissen wir ja, mit der echten Bürgerbeteiligung, da sind wir noch überhaupt überall sehr weit entfernt von. Wir kämpfen alle dafür. Ja. Als Bürger habe ich jetzt aber bereits gelernt, es hat bereits massive Veränderungen gegeben. Ich habe eine Chance. Ja. Nehmen wir die Stelle, wo die Kommission das behandeln muss. Was heißt denn dann behandeln? Das heißt aber wahrscheinlich, ja, wir haben das behandelt. Interessiert uns nicht. Also grundsätzlich gibt es natürlich immer den Unterschied noch zwischen Konsultation, Anhörung, Befragung, Beteiligung, Mitentscheidung. Das ist natürlich ein fließender Prozess. Das ist überall so. Egal, ob es hier bei uns auf kommunaler Ebene ist, wenn man sich dagegen verhalten will, dass eine bestimmte Umgehungsstraße gebaut wird oder nicht gebaut wird oder ein Schwimmbad geschlossen werden soll, etc. Es ist gleichwohl so, dass vor allen Dingen jetzt auf europäischer Ebene, deshalb habe ich diesen Artikel 11 des EU-Vertrags genannt, dass er die Möglichkeit gibt, nicht nur im Sinne einer Anhörung tätig zu werden, sondern tatsächlich im Sinne eines wirklichen Partizipationsprozesses. Und das würde bedeuten, dass auch die politische Entscheidung für oder gegen eine Sache mit den mit der europäischen Zivilgesellschaft tatsächlich verhandelt werden muss. Es ist also mehr als eine reine Anhörung im Sinne von Dankeschön, wir haben das zur Kenntnis genommen, jetzt gehen wir aber wieder zur Tagesordnung unserer politischen Entscheidungswege übrig. Das bedeutet, nach diesem Artikel ist man verpflichtet, den Bürger auch eben in den Entscheidungsprozess insofern einzubinden, als dass er tatsächlich, Sie haben das Wort Partizipation benutzt, ja, dabei ist, er hat natürlich wahrscheinlich kein Vetorecht in irgendeiner Form, aber er hat zumindest die Möglichkeit nachzuvollziehen, was passiert, um dann im Zweifel in Anführungsstrichen stumm zu machen, wenn es ihm überhaupt nicht passt, so was ja es durchaus schon mal ein Mittel ist. Und damit haben Sie meine Kernfrage, was hat sich in den letzten 10 Jahren verändert, schön beantwortet. Das heißt, eine Veränderung hat es da gegeben. Und ich würde Ihnen jetzt gerne so die letzten Worte geben. Ich habe gesagt, wir machen das mit 10 Minuten. Ja, deswegen, okay. Es ist sehr schade, aber... Ja, gut, ja. Also, um es vielleicht nochmal zu sagen, bürgerschaftliches Engagement und politische Partizipation gehen mehr und mehr ineinander über. Die Chancen, sowohl auf kommunaler Ebene Einfluss zu nehmen durch die Bürgerinnen und Bürger, als auch auf Landes- und Bundesebene hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Gleichwohl muss ich sagen, dass zum Beispiel in Deutschland es bestimmte sozusagen festgeschriebene, strukturierte Regeln in dem Sinne noch nicht gibt. Ich will es als positive Beispiele nennen, England und Frankreich. Die haben sogenannte Compacts. Diese Compacts legen fest, in welchem Maße auch sogar finanzielle Regeln und Verhandlungen eingehalten werden müssen zwischen Zivilgesellschaft und Regierung. Das ist sehr gut. Wir haben solche Komplexe inzwischen bisher in Deutschland nicht. Ich denke, es wäre sehr wichtig, daran zu arbeiten. Und besonders wichtig finde ich, die Chancen des Lissabon-Vertrages, dieses Artikels, so zu nutzen, dass wir daraus vielleicht auch einen Gewinn ziehen können für sozusagen die schwächere Situation noch in Deutschland und sozusagen versuchen könnten, damit auch Einfluss zu nehmen auf die deutsche Bundesregierung. Ja, ich werde die in der Krähennest-Veröffentlichung die Internetseite www.b-b-e.de veröffentlichen. Bitte, ja. Vielen Dank an Dr. Frank Heuberger und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und dann sprechen wir weitere Erfolge. Alles klar, Dankeschön. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.